Modul 2, Aufgabe 3a. Also, heute berichte ich euch von zwei verschiedenen Ereignissen, die beide am 26. Oktober stattgefunden haben. Die Informationen dazu habe ich im Internet recherchiert. Ein Ereignis ist noch relativ aktuell, das andere ist schon etwas älter. Ja, warum habe ich den 26. Oktober ausgesucht? Das Datum fand ich interessant, weil das mein Geburtstag ist. Normalerweise kann ich mir historische Daten nicht so gut merken. Aber dass diese beiden Ereignisse an meinem Geburtstag passiert sind, das werde ich jetzt bestimmt nicht mehr vergessen. Das erste Ereignis ist aus dem Jahr 1861. Damals stellte der deutsche Physiker Philipp Reis am Physikalischen Institut in Frankfurt seine neueste Erfindung vor: das Telefon. Sein Schwager stand im Garten und Reis im Raum, sie telefonierten und Reis wiederholte, was sein Schwager gesagt hatte. Manche glaubten ihm nicht. Also musste der Schwager spontan unsinnige Sätze ins Telefon sprechen wie: das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Und Reis musste sagen, was er verstanden hatte. Das überzeugte die Leute dann. Ich fand das interessant, weil ich immer dachte, dass der Amerikaner Bell das Telefon erfunden hat. Aber es gibt wohl mehrere Erfinder des Telefons. An das zweite Ereignis kann ich mich gut erinnern. Ich bin absoluter Fan der Tour de France. Das ist wohl das bekannteste Radrennen in Europa. Der Oktober 2012 war ein ganz schwarzer Monat für den Radsport. Da hat man dem mehrfachen Sieger der Tour, Lance Armstrong, wegen eines Dopingskandals seine 7 Siege von 1999 bis 2005 aberkannt. Ich war total enttäuscht. Doping ist einfach nicht fair. Und am 26.10.2012 hat der Radsport-Weltverband UCI dann auch noch entschieden, dass die 7 Titel auch nicht an andere vergeben werden. Das ist wirklich ärgerlich und schlecht für das Image dieses Sports. Das hat am Ende vielen geschadet. Ja, das war's, was ich zum 26. Oktober berichten wollte. Vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es noch Fragen?